Abschnitt 53 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Awai im April 2021. Interessante Kriminalprozesse, Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 53. Graf Gisbert von Wolf Metternich, Teil 4. Der Gerichtshof zog sich zu einer längeren Beratung zurück. Bei seiner Rückkehr erklärte Rechtsanwalt Dr. Jaffe im Auftrage der Zeugin, die Äußerung hat die Zeugin nicht von sich heraus, auch nicht zu ihrer eigenen gemacht, sie hat vielmehr nur in der Erregung sich hinreißen lassen, diese Äußerung, die ein hervorragender Wiener Jurist getan haben soll, wiederzugeben. Nach nochmaliger Beratung des Gerichtshofes verkündete der Vorsitzende, die Zeugin Gräfin Metternich wird wegen Ungebühr vor Gericht in eine Ordnungsstrafe von 100 Mark genommen. Das Gericht hat lange geschwankt, ob für die höchste Ungebühr, die soeben begangen worden, die höchste Geldstrafe oder die höchste Haftstrafe am Platze ist. Das Gericht hat aber erwogen, dass die Zeugin die Frau des Angeklagten ist, der schon lange in Untersuchungshaft sitzt, und dass sich die Zeugin durch ihre hohe Erregung hat hinreißen lassen. Aus diesem Grunde ist von einer Haftstrafe Abstand genommen worden. Alsdann ging der Vorsitzende zur weiteren Erörterung der einzelnen Anklagepunkte über. In der Filiale der Automobilfirma Horch & Co. in Zwickau erschien der Angeklagte, um ein Automobil zum Preise von 16.000 Mark zu kaufen. Er wollte 1.000 Mark anzahlen und den Rest in Wechseln zu 3.000 Mark begleichen. Er soll dabei angegeben haben, er stehe kurz vor der Hochzeit mit einer reichen Amerikanerin und brauche den Wagen zu Repräsentationszwecken. Der Wagen wurde ihm verkauft, er versetzte ihn aber später bei der Firma Helsen für 5.000 Mark. Es herrschte nun Streit darüber, ob der Wagen dem Angeklagten mit oder ohne Eigentumsvorbehalt überlassen worden sei. Der Angeklagte bestritt, dass er sich strafbar gemacht habe. Er behauptete, dem Vertreter der Firma ausdrücklich gesagt zu haben, dass er das Automobil unter Eigentumsvorbehalt gekauft habe. Was das Darlehen betrifft, so habe er nicht ein bares Darlehen erhalten, sondern es sei vereinbart worden, dass er bei der Einlösung des Wagens statt 5.600 Mark nur 5.000 Mark zahlen, dass er die übrigen 600 Mark als Darlehen behalten solle und dass 260 Mark als Zinsen hinzugeschrieben werden würden. Der Zeuge Helsen bekundete, der Angeklagte habe gesagt, er bedürfe des Geldes, um zu seinem Onkel nach London zu fahren. Er habe auch von einer Braut gesprochen. Auf verschiedene Fragen und Vorhaltungen der Verteidiger erklärte der Zeuge noch, er habe das Darlehen im Wesentlichen auf den bekannten Namen des Angeklagten gegeben. Er habe auch später nicht den Eindruck gehabt, als ob dieser sich vor ihm verstecken wollte. Der Bruder des Zeugen habe den Angeklagten zufällig in Wien gesehen. Daraufhin sei er zur Tilgung der Schuld aufgefordert worden, habe Ratenzahlungen vereinbart, die Raten seien auch pünktlich eingegangen. Im nächsten Anklagefall hatte der Angeklagte bei dem Hofschuhmachermeister Breitsprecher vom Juni 1909 bis 30. April 1910 elegante und sehr teure Stiefel anfertigen lassen. Der Preis der einzelnen Stiefel schwankte zwischen 40 und 48 Mark. Der Angeklagte war der Firma 593 Mark schuldig geworden und hatte darauf 180 Mark angezahlt. Es wurde ihm nun eine betrügerische Absicht zur Last gelegt, indem behauptet wurde, er habe bei der Bestellung als Wohnort Schloss Gracht bei Wien angegeben. Angeklagter: Ich habe in keiner Weise einen Betrug begangen. Man braucht bloß im Gottheischen Kalender nachzuschlagen, um zu sehen, dass meine Familie das Recht hat, sich Gracht zu nennen. Was die Stiefel betrifft, ist die kontrahierte Schuld nur für Stiefel ja anscheinend etwas viel, aber man muss bedenken, dass ich aus Amerika gekommen war. Ich hatte wohl Stiefel für das Land, aber keine für die Stadt, und ich hatte in Frankfurt am Main meine Sachen verkaufen und zu Gelde machen müssen, um die mir in Aussicht stehende Stellung annehmen zu können. Für die Stiefel sind doch auch sehr hohe Preise berechnet. Das zeigt schon, dass es Preise für Gewährung von Kredit sind. Die Preise lässt der Breitsprecher sich zahlen, weil er einen Namen hat und für das schöne goldene Wappen an seinem Firmenschild. Das müssen wir Kunden bezahlen, weil er Hofschuhmacher ist. Zeuge Jenike, Mitinhaber der Firma Breitsprecher, bekundete, er habe dem Angeklagten hauptsächlich mit Rücksicht auf seinen klangvollen Namen die Stiefel geliefert. Was die Erwähnung des Schlosses Gracht betrifft, so sei es möglich, dass er zuerst bei der Nennung des Namens Metternich ergänzend gefragt habe, Schloss Gracht, um damit festzustellen, ob der Angeklagte zu jener Familie Metternich gehöre. Im Ganzen habe der Angeklagte 593 Mark für Stiefel zu bezahlen gehabt und ein Darlehen von 50 Mark erhalten. Vorsitzender. Der Angeklagte meint, dass die Preise in Ihrem Geschäft von vornherein auf Kredit geben bemessen seien. Zeuge. Nein, die Preise sind völlig angemessen. Es werden sogar noch Zinsen berechnet, wenn die Ware nicht bar bezahlt wird. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Würden Sie dem Angeklagten auch Kredit gewährt haben, wenn er nichts vom Schloss Gracht erwähnt hätte? Zeuge. Jawohl. Vorsitzender. Haben Sie gegen den Angeklagten den Klageweg beschritten? Zeuge. Ich habe erst kürzlich geklagt, damit die Sache nicht verjährt. Als der Angeklagte hierzu längere Ausführungen machte, bemerkte der Beisitzer Landrichter Kriener, das ist doch aber Plädoyer. Der Angeklagte geriet darüber in Erregung und erklärte, Sie kommen mir schon wieder mit Zwischenbemerkungen. Vorsitzender. Ich muss Ihnen derartig unnötige Bemerkungen gegenüber einem Mitglied des Gerichtshofs entschieden untersagen. Angeklagter. Ich werde irritiert, wenn ich im Anfange meiner Erklärungen immer durch solche Zwischenbemerkungen des Herrn Landrichters Kriener unterbrochen werde. Es muss mir doch gestattet sein, mich zu verteidigen. Solche Zwischenbemerkungen deuten eben für mich auf eine Befangenheit des Gerichts hin. Vorsitzender, verweisend. Wir hören mit unerschütterlicher Geduld zu und lassen Ihnen den weitesten Spielraum, und Sie wagen hier so etwas zu behaupten. Angeklagter. Die Öffentlichkeit ist anderer Ansicht. Wenn ich auch Angeklagter bin, so muss ich mich dagegen wehren, dass immer nur Landrichter Kriener solche Bemerkungen macht. Beisitzer Landrichter Kriener. Ich habe nur gesagt, das ist doch Plädoyer, und man kommt doch nicht weiter, wenn fortwährend Wiederholungen gemacht werden. Angeklagter. Ich habe doch auch Augen zu sehen. Ich sehe die Mienen des Herrn Landrichters und weiß, welche Gedanken er damit bekunden will. Ich weiß nicht, wie der Herr das auf seinen Amtseid nehmen will. Der Herr Staatsanwalt macht sich sofort Notizen und denkt, aha, Schloss Gracht hat er dem Zeugen vorgeredet. Über das Verhalten des Landrichters Kriener lassen sich Bände schreiben, und das werde ich tun, wenn ich in Freiheit bin. Staatsanwalt Rat Porzelt. Ich beantrage den Angeklagten, in eine Ungebührstrafe von 3 Tagen Haft zu nehmen, die er allerdings zurzeit nicht wird verbüßen können. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Der Angeklagte geht ganz gewiss zu weit, aber er hat doch nach der Strafprozessordnung das Recht, Erklärungen zur Sache abzugeben und sich in jedem einzelnen Falle zu verteidigen. Er kann doch nicht am Schlusse der Verhandlung eine mehrstündige Rede halten und dann erst alle Belastungsmomente widerlegen. Angeklagter, ich will mein Recht haben. Der Gerichtshof behielt sich eine Beschlussfassung vor. Es sollte alsdann der Anklagefall behandelt werden, in welchem der Angeklagte von Frau Risch ein Reitpferd gekauft und dabei angeblich falsche Vorspiegelungen gemacht hat. Vorsitzender, wollen Sie sich über den Sachverhalt äußern, Angeklagter? Angeklagter, sehr erregt, ich möchte zuerst Frau Risch hören. Ich halte es für viel richtiger, ganz zu schweigen, denn mir wird ja doch nichts geglaubt. Wenn ich mich äußere, wird vielleicht die Stimmung des Gerichts noch mehr beeinflusst. Mit erhobener Stimme. Gestern schon hat man meiner armen Frau, die empört ist über die Behandlung, die ich hier zu erdulden habe, eine Ordnungsstrafe auferlegt. Die Verteidiger baten, eine kleine Pause zu machen, da der Angeklagte offenbar außerordentlich erregt sei. Vorsitzender. Ich zweifle sogar an seiner Verhandlungsfähigkeit. Man muss fast daran zweifeln, wenn sich der Angeklagte so benimmt. Es wurde eine Pause gemacht. Während dieser wurde der Angeklagte unter Zuspruch der Verteidiger und des Dr. Forster wieder ruhiger. Nach Wiederaufnahme der Verhandlung wurde der Fall Risch erörtert. Der Angeklagte hat am 22. Februar 1910 durch Vermittlung des Stallmeisters Meschede das im Tattersall am Kurfürstendamm stehende Reitpferd der verwitweten Frau Risch gekauft. Der Kaufpreis war auf 2500 Mark vereinbart. Der Angeklagte hat dafür einen Wechsel gegeben, soll aber das Pferd, welches er, wie er behauptet, nicht reiten konnte, weil es einen Koller hatte, sehr bald weiterverkauft haben. Der Angeklagte stellt die Sache so dar, dass er bei diesem ganzen Pferdekauf gründlich hereingefallen sei, denn das Pferd sei viel zu teuer bezahlt worden. Er bestritt auch die Behauptung der Frau Risch, dass er das Pferd zu eigener Benutzung gekauft habe. Über den Wert des Pferdes und die Umstände, unter welchen der Pferdekauf zustande gekommen war, ergaben sich die üblichen Meinungsverschiedenheiten zwischen der Zeugin und dem Angeklagten. Auf Befragen des Staatsanwaltsrats Porzelt gab die Zeugin zu, dass sie bei dem Botschafter Grafen M. in London angefragt habe, ob er die Schuld des Angeklagten begleichen wolle. Dieselbe Anfrage habe sie an den Vater des Angeklagten gerichtet, aber auch von diesem eine ablehnende Antwort erhalten. Rechtsanwalt Dr. Jaffe suchte in längeren Ausführungen darzulegen, dass in diesem Falle nimmermehr von einem Betruge die Rede sein könne. Der Verteidiger ließ sich von dem Stallmeister bestätigen, dass dieser selbst einmal geäußert habe, der Graf sei mit dem Pferde etwas hineingefallen. Staatsanwaltrat Porzelt: Wenn hier plädiert werden soll, dann will ich bemerken, dass der Angeklagte zu dieser Zeit mit dem Falschspieler Stallmann verkehrte. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Wenn diese Sache angeschnitten werden soll, dann müssen wir den Fall Stallmann verhandeln. Vorläufig wissen wir doch noch gar nicht, ob Stallmann wirklich ein Falschspieler ist. Angeklagter: Ich bemerke hierzu, dass ich etwa 6 Wochen mit Stallmann verkehrte und dass mir Stallmann von einem Gardeoffizier, den ich im Königlichen Schloss in Berlin kennengelernt hatte, vorgestellt wurde. Die Verhandlung dieses Falles wurde unterbrochen, um den von der Verteidigung geladenen Generalmajor A.D. Pauli zu vernehmen, der gebeten hatte, mit Rücksicht auf seinen leidenden Zustand sofort vernommen zu werden. Der 68-jährige, mit dem Eisernen Kreuz und zahlreichen Orden und Ehrenzeichen geschmückte Zeuge wurde von einer Pflegerin in den Saal geleitet. Vorsitzender: Herr Zeuge, ist Ihnen etwas von den Heiratsprojekten des Angeklagten bekannt? Zeuge: Jawohl. Ich habe immer angenommen, dass Graf Metternich das reichste Mädchen von Berlin hätte heiraten können. Vorsitzender: Wie kommen Sie zu dieser Ansicht? Zeuge: Der Graf hat ein gewinnendes Wesen, hat ein gutes Äußere und ist außerdem Graf Metternich. Vorsitzender: Kennen Sie irgendein bestimmtes Heiratsprojekt des Grafen Metternich? Zeuge: Jawohl. Ich habe eine Verwandte, die sehr viel Geld hat. Der Graf war aber leider zu jung. Der Graf konnte jedoch irgendeine andere Millionärin heiraten. Ich halte den Grafen für einen sehr vornehmen Charakter, den ich einer unrechten Handlung überhaupt nicht für fähig erachte. Vorsitzender, unterbrechend: Das meinen Sie. Wir müssen uns aber aufgrund der Verhandlung selbst ein Bild von dem Charakter des Angeklagten bilden. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Ich bitte doch aber, den Zeugen ausreden zu lassen. Es ist ohne weiteres zulässig, einen Leumundszeugen zu vernehmen. Zeuge, fortfahrend: Ich habe nur den Eindruck gewonnen, dass Graf Metternich Geld brauchte. Ich glaube auch, dass er bei einem Geldgeber vollständig hereingefallen wäre. Nach meiner Meinung ist es die Schuld des Vaters des Angeklagten, dass Graf Metternich überhaupt in diese Situation kommen konnte. Es ist unverantwortlich von dem Vater, einen so jungen Menschen alleine und ohne Subsistenzmittel in Berlin zu lassen. Vorsitzender: Aber das ist doch keine Zeugenaussage. Zeuge: Der Graf steht mir sehr nahe. Ich habe ihn sehr gern. Staatsanwaltrat Porzelt: Wie oft sind Sie denn eigentlich mit dem Grafen zusammengekommen? Zeuge: Vielleicht 2 bis 3 Mal. Staatsanwaltrat Porzelt: Und das hat genügt, sich so ein umfangreiches Wissen über den Charakter des Grafen Metternich zu bilden? Zeuge, mit erhobener Stimme: Herr Staatsanwalt, es kommt nicht darauf an, wie oft man mit einem Menschen zusammenkommt, um ihn richtig kennenzulernen. Es ist möglich, Herr Staatsanwalt, dass Sie nicht in der Lage sind, so wie ich als alter Mann, einen Charakter zu erkennen. Rechtsanwalt Dr. Jaffe, ist es richtig, dass Sie den Grafen in eine Familie eingeführt haben? Zeuge, jawohl. Der Graf, der damals erst 21 Jahre alt war, war aber zu jung. Er konnte doch aber von einer anderen reichen jungen Dame geheiratet werden. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Nehmen Sie an, Herr Generalmajor, dass der Angeklagte bei seinem ganzen Auftreten sehr wohl der Ansicht sein konnte, seine Verhältnisse jeden Augenblick durch eine reiche Heirat zu sanieren? Zeuge. Natürlich konnte er das glauben. Außerdem hätte ich dem Grafen jeden Augenblick Geld zur Verfügung gestellt, wenn er mich darum gebeten hätte. Vorsitzender. Glauben Sie denn, dass irgendeine Millionärin den Angeklagten so ohne weiteres geheiratet hätte? Zeuge. Ich kenne in Berlin adlige Offiziere, die früher keinen Pfennig Geld hatten, dann eine Millionärin geheiratet und jetzt massenhaft Geld haben. Das hat ihnen keiner übel genommen. Heiterkeit. Staatsanwalt Rat porzelt. Der Angeklagte hat sich doch ein ganzes Jahr bemüht, eine reiche Heirat zu machen. So dicht scheinen wohl demnach die Millionärinnen nicht auf den Straßen von Berlin herumzulaufen. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Es ist doch zu bedenken, dass der Angeklagte allein 3 Monate mit dem Gruberschen Heiratsprojekt und dann 3 Monate mit dem Wertheimerschen Projekt, also zusammen 6 Monate im Jahre verbraucht hat. Tatsächlich hat er doch dann auch bald geheiratet. Angeklagter. Meine Frau hat eigentlich mehr als 1 Million. Sie hat ein derartiges Einkommen und verdient außerdem durch ihr Spiel so viel, dass das Gesamteinkommen die Zinsen eines Kapitals von mindestens 2 Millionen darstellt. Zeuge Pauli. Der Graf ist nach meiner Meinung durch Heiratsvermittler hingehalten worden. Die Zeugin Frau Schmidt, bei der die Elvira Gustke seit mehreren Jahren wohnte, bekundete, die Gustke habe ihr erzählt, sie habe dem Grafen Metternich gegen einen Wechsel Geld geliehen. Bei der weiteren Befragung dieser Zeugin kam es zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen Staatsanwalt und Verteidiger. Der Staatsanwalt kam darauf zurück, dass Rechtsanwalt Dr. Jaffe, obgleich er die Adresse der Zeugin Gustke kannte, sie der Staatsanwaltschaft nicht bekannt gegeben, sondern in einem Schriftstück erklärt habe, dass die Zeugin sich der Vernehmung entziehe. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Ich muss nun, da der Staatsanwalt wieder auf diese Sache zurückkommt, obgleich ich sie schon völlig aufgeklärt habe, dann doch den Antrag stellen, mich als Zeugen zu vernehmen. Staatsanwalt Rat porzelt. Über das, was aktenmäßig besteht, brauchen wir keine Zeugenvernehmung. Zeugin Gustke. Ich habe in verschiedenen Schreiben an Rechtsanwalt Dr. Jaffe meine Adresse Aquarium St. Petersburg angegeben und ihm geschrieben, dass ich vernommen werden möchte, da man gegen mich allerlei vorgebracht habe. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Es ist doch unglaublich, dass der Herr Staatsanwalt dieser Dame mehr glaubt als der Verteidigung. Das ist so ungeheuerlich, dass ich es unter meiner Würde halte, dem Staatsanwalt auch nur noch ein Wort zu erwidern. Kann denn ein Staatsanwalt verlangen, dass wir ihm die Belastungszeugen heranschaffen? Schafft denn der Staatsanwalt jemals der Verteidigung ihre Entlastungszeugen herbei? Hat denn in dem vorliegenden Fall die Staatsanwaltschaft in dieser Beziehung das Geringste getan, sie, die die objektivste Behörde sein will? Ich hatte gar keine Pflicht, dem Staatsanwalt die Adresse dieser Belastungszeugin anzuzeigen. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Der Angriff des Staatsanwalts gegen den Kollegen Jaffe ist ungeheuerlich. Selbst wenn in tatsächlicher Beziehung die Vorwürfe richtig wären, so ist es nicht zu verstehen, wie der Staatsanwalt eine Inkorrektheit der Verteidigung darin sieht, dass sie nicht eine Belastungszeugin zur Stelle schafft, der der Angeklagte bereits in der Voruntersuchung einen glatten Meineid vorgeworfen hat. Ich habe es noch nicht erlebt, dass der Staatsanwalt dem Verteidiger einen Entlastungszeugen zur Stelle schafft, von dem der Staatsanwalt behauptet, dass der Zeuge bereit sei, einen Meineid zu leisten. In diesem Verfahren hat sich der Staatsanwalt sogar geweigert, den sehr wichtigen Zeugen, Hof- und Gerichtsadvokaten Meyer-Günther, Wien, zu laden. Im Übrigen ist es auch festzustellen, dass der Staatsanwalt eine durchaus unrichtige Darstellung des Sachverhalts gibt. Die Zeugin Gustke war während des vorigen Termins in Berlin. Nachdem der Termin vertagt war, wendete sie sich nicht an den Staatsanwalt, sondern an den Verteidiger, der sie in der Verhandlung heftig angegriffen hatte, und fragte bei ihm an, ob er ihr Reisegeld zum nächsten Termin schicken wolle. Versteht der Herr Staatsanwalt nicht, was in dieser Frage liegt? Und was hat der Kollege Jaffe daraufhin getan? Er hat zum nächsten Termin die Ladung von Zeugen beantragt, die bezeugen sollten, dass die Zeugin während des vorigen Termins in Berlin war, also böswillig nicht an der Gerichtsstelle erschienen sei. Staatsanwalt Rath porzelt: Es kommt nur auf Folgendes an. Die Zeugin kommt aus Petersburg zurück. Sie meldet sich bei dem Verteidiger, weil der Verdacht des Meineides gegen sie ausgesprochen war. Sie gibt ihre Adresse an und gibt zu erkennen, dass sie vernommen werden möchte. Das war am 14. Juli. Am 12. August kommt eine Eingabe des Verteidigers, in welcher steht, dass die Zeugin sich der Vernehmung zu entziehen bestrebt sei. Das ist es, was ich dem Verteidiger vorwerfe und was ja noch weitere Folgen haben wird. Der Gerichtshof lehnte den Antrag auf Vernehmung des Rechtsanwalts Dr. Jaffe als Zeugen ab, weil dem Gericht der Sachverhalt aufgeklärt schien. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Gegenüber den Anwürfen des Staatsanwalts, die den ganzen Anwaltsstand angehen, möchte ich doch um die Erlaubnis bitten, den Sachverhalt klarzulegen. Der Staatsanwalt hat wiederum eine Art Drohung gegen mich ausgesprochen. Ich kann ihm nur sagen, dass solche Drohung auf mich keinen Eindruck macht. Wenn der Staatsanwalt den schon mehrmals dargestellten Sachverhalt nicht verstehen will, so ist dies seine Sache. Ich kann aber doch wohl wenigstens verlangen, dass ich mehr Glauben verdiene als diese Dame hier. Ich bitte, mich als Zeugen zu vernehmen. Vorsitzender: Nach Ansicht des Gerichts ist der Fall von beiden Seiten genügend aufgeklärt. Rechtsanwalt Dr. Jaffe bat, dann wenigstens den Inhalt seines vom Staatsanwalt so bekrittelten Beweisantrages vortragen zu dürfen. Dies geschah. Dr. Jaffe trug den Sachverhalt kurz so vor, wie ihn bereits Dr. Alsberg angegeben hatte. Hierauf wurde noch über das von Frau Risch an den Angeklagten verkaufte Pferd sehr viel hin und her geredet und darüber gestritten, ob das Pferd ein sogenannter Verbrecher war, ob es sehr nervös war, einer Arsenikkur unterworfen wurde, ob es cholerik war. Der Angeklagte behauptete, dass ihm die Arsenikkur verschwiegen und das Pferd ihm als ganz gesund verkauft worden sei. Der zu dieser Affäre vernommene Stallmeister Menschede kannte den Angeklagten noch aus der Zeit, wo er als Tertianer in Bonn weilte. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Was ist die Ansicht des Zeugen über das dem Angeklagten damals zufließende Taschengeld in Höhe von 5 Mark monatlich? Ist für einen jungen Mann, der in solchen Kreisen verkehrte, wie der Angeklagte, dieses Taschengeld ein ungewöhnlich niedriges? Zeuge: Die jungen Leute in jenen Kreisen erhalten bis zu 300 Mark Taschengeld. Vorsitzender: 15-jährige junge Leute? Tertianer? Zeuge: Jawohl. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Was haben die jungen Leute bloß für das Reiten monatlich ausgegeben? Zeuge: Wohl 40 bis 50 Mark. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Ist dem Zeugen auch nicht bekannt, dass in den Kreisen von Kavalieren, die die Reitbahn besuchen, manchmal solche sich finden, die auf Pump leben und sich dann durch eine reiche Heirat völlig rangieren? Zeuge: Jedes Jahr kommt es ein- oder zweimal vor, dass ein armer Leutnant eine reiche Heirat macht. Der Angeklagte hätte nach allgemeiner Ansicht sehr leicht eine reiche Partie machen können. Im nächsten Anklagefall handelte es sich um Folgendes. Im Januar 1910 trat der Rossschlächter und Geldvermittler Kielholz mit dem Angeklagten durch den Kommissionär Thilo in Verbindung, an den sich Metternich zur Erlangung von Geld gewendet hatte. Thilo fragte bei Kielholz an, ob er einen Wechsel über 2500 Mark unterbringen könne, der die Unterschriften des Grafen Metternich und eines Herrn von Hagenow trage. Metternich sei prima prima. Durch Vermittlung des Kielholz machte Kaufmann Gustav Noack das Geschäft. Er gab dem Thilo auf den Wechsel 1650 Mark in bar, zog sich 250 Mark als Diskont ab und verrechnete 600 Mark auf eine ältere Schuld des Kielholz. Von den baren 1650 Mark hat Thilo nur einen Teil an den Grafen Metternich abgeführt. Letzterer behauptete, nur 500 Mark erhalten zu haben. Nach diesem Wechselgeschäft hatte der Angeklagte mehrfach Darlehen bei Kielholz aufgenommen. Kielholz wollte insgesamt 1050 Mark gegeben haben. Die an Kielholz dafür gegebenen Wechsel sind mangels Zahlung protestiert worden. Angeblich sollte der Angeklagte bei diesen Geschäften falsche Angaben über seine Vermögensverhältnisse gemacht haben. Er bestritt dies ganz entschieden und versicherte, dass er von Kielholz nicht 1.050 Mark, sondern nur ganz kleine Darlehen erhalten habe. Die Wechsel habe ihm Kielholz förmlich herausgeholt. Thilo war, wie er angab, wegen Geisteskrankheit entmündigt. Kielholz saß in Untersuchungshaft und wurde zurzeit auch auf seinen Geisteszustand beobachtet. Angeklagter: Wenn irgendwelcher Wert auf die Aussage dieser Zeugen gelegt werden sollte, dann würde ich die Heranziehung eines Gerichtsarztes verlangen müssen. Diese Leute sind meine großen Belastungszeugen in diesem ganzen Prozess. Das Gericht trat hierauf in die Verhandlung des Falles Röder ein. Die Anklage warf dem Angeklagten hierbei Folgendes vor. Durch Vermittlung eines Agenten Mandus wurde der Angeklagte, der seinerzeit ein Darlehen suchte, mit dem Kaufmann Wiegking in Wandsbek bekannt. Der Sozius des Wiegking gab ihm auch ein Darlehen von 2000 Mark. Metternich musste dafür Anteile der Teppichfabrik Röder und Co. in Höhe von 50.000 Mark übernehmen und dafür ein per 1. April fälliges Akzept geben. Metternich soll, wie die Anklage behauptete, bei der Abwicklung dieses Geschäfts verschwiegen haben, dass er überhaupt nicht in der Lage war, 52.000 Mark zu zahlen. Auch in diesem Falle soll er auf die bevorstehende Heirat mit Frau Dolly Landsberger hingewiesen haben. Der Angeklagte bestritt auf das Entschiedenste, sich eines Betruges schuldig gemacht zu haben. Der Zeuge Röder, der zurzeit wegen Betruges und Wuchers verfolgt werde und sich in Paris aufhalte, habe ihm seinerzeit gesagt, es liege ihm daran, klangvolle Namen in den Aufsichtsrat der Teppichfabrik zu bekommen. Er sei heute sehr erfreut darüber, dass er die Anteile nicht mit 50.000 Mark bezahlt habe, denn drei Tage später sei die Firma Röder in Konkurs geraten und er hätte das Geld verloren. Bei den Besprechungen über dieses Geschäft, welches ihm als Aufsichtsratsmitglied 12.000 Mark jährlich bringen sollte, habe er geäußert, es wäre ihm sehr angenehm, wenn er bald etwas Geld in die Finger bekommen würde. Röder habe ihm hierauf die 2.000 Mark mit verschiedenen Abzügen gegeben. Er habe jene Verpflichtung ruhig eingehen können, da man ihn als Aufsichtsratmitglied doch nicht gut verklagen konnte. Die ganze Sache lief darauf hinaus. Röder wollte meinen Namen und ich von ihm Geld. Auf die Vernehmung des Agenten Albert Mandus wurde verzichtet, da er in einer anderen Sache für geisteskrank erklärt sein soll. Es wurden alsdann die weiteren zur Anklage stehenden Fälle, in welchen Kreditschwindeleien vorliegen sollen, erörtert. Es handelte sich zunächst um die Entnahme einer goldenen Uhr in dem Geschäft des Hofuhrmachers Felsing. Angeklagter: Er habe eine goldene Remontoir-Uhr zum Preise von 435 Mark entnommen und gleich dabei gesagt, dass er augenblicklich kein Geld zur Bezahlung habe, aber in kurzer Zeit eine größere Summe erwarte. Das sei auch richtig gewesen, denn er habe dabei an das Geld gedacht, welches ihm Kielholz unterschlagen habe. Er konnte bestimmt erwarten, dass ihm aus seiner geschäftlichen Verbindung mit Röder bald Geld zufließen werde. Er habe dem Geschäftsinhaber seinen Namen und seine Wohnung genannt. Der Geschäftsinhaber habe sich nach ihm erkundigt und ihm die Uhr überlassen. Als später die Rechnung kam, habe er 100 Mark angezahlt, der Rest sei noch nicht bezahlt. Die Uhr sei ihm später in Wien gepfändet worden. Zeuge Willibald Felsing bestätigte dies im Allgemeinen. Der Angeklagte habe ihm gesagt, dass er augenblicklich nicht in der Lage sei zu bezahlen. Er, Zeuge, habe geantwortet, es tue ihm leid, er habe nicht den Vorzug, den Grafen zu kennen, und es sei in seinem Geschäft nicht Gepflogenheit, eine solche Uhr, die der Graf gleich mitnehmen wollte, ohne weiteres mitzugeben. Als er dann durch telefonische Anfrage die Identität des Grafen festgestellt, habe er keine Bedenken getragen, einem Träger dieses Namens die Uhr mitzugeben. Zeuge Danzinger bekundete: Ich bin jetzt Brillantenhändler und war vorher längere Zeit beim Varieté. Ich kenne die Elvira Gustke nur unter dem Namen Elvira Delor. Vor 5 oder 6 Jahren wollte sie von mir Brillanten kaufen. Sie wollte große Steine und nur auf Abzahlung. Ich sagte ihr aber, das gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es nur Ware gegen Kasse. Ich habe mich nur als Zeuge gemeldet, weil sich die Zeugin als Artistin ausgibt. Sie mag ja vielleicht hin und wieder in irgendeinem kleinen Engagement gewesen sein. Ich weiß aber nichts davon, dass sie Tänzerin ist. Sie ist ja auch fortgesetzt in Berlin gewesen und im Metropoltheater gesehen worden. Ich kenne die Dame nur als Lebedame und nicht als Artistin. Vorsitzender. Zeugin Gustke, ich habe aus den Akten ersehen, dass Sie wegen eines Vergehens noch nicht bestraft sind. Aus den Polizeiakten geht hervor, dass Sie wegen sittenpolizeilicher Übertretung mit 3 Tagen Haft bestraft worden sind. Warum haben Sie das nicht gesagt? Zeugin. Ich habe daran gar nicht gedacht und glaubte, ich wurde nur gefragt, ob ich wegen Diebstahls und dergleichen bestraft sei. Vorsitzender. Heißen Sie denn Elvira Delors? Zeugin. Nein, so nannte sich die Hertha Meschinski, die hier auch vernommen worden ist. Zeugin. Diese heißt also auch nicht Elvira Delors. Zeugin. Nein. Vorsitzender. Dann hätte die Zeugin sich unter diesem Namen auch nicht vernehmen lassen dürfen. Na, sie hat sich wohl nichts dabei gedacht. Auf eine Frage des Rechtsanwalts Dr. Jaffe erklärte die Zeugin Gustke noch, sie trete als Tänzerin in Varietés auf, sei vom 13. Mai bis 13. Juni in Riga, dann in Moskau und dann im Aquarium in St. Petersburg engagiert gewesen, habe dort noch Kontrakt bis 1. Januar und sei direkt von Petersburg zum Termin hierher gekommen. Die Beweisaufnahmen kamen darauf noch einmal auf den Anklagefall zurück, in welchem der Angeklagte von der Firma Horch in Zwickau ein Automobil für 16.000 Mark entnommen hatte. Der Verkauf war in der hiesigen Filiale erfolgt, dessen Vorsteher als Zeuge angegeben hatte, dass er den Verkauf nach Anfrage in Zwickau auf Anweisung der Direktion unter Eigentumsvorbehalt abgeschlossen habe. Direktor Jakob Holler von der Aktiengesellschaft Horch bestätigte als Zeuge die Angaben des Berliner Vertreters. Er habe, als die Anfrage wegen des Automobilverkaufs kam, bei dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats angefragt, wie man sich verhalten solle. Und da man erwog, dass Graf Metternich einer durchaus noblen Familie angehöre, kam man zu dem Ergebnis, dass dem Verkaufe nichts im Wege stehe. Man konnte sich doch nicht denken, dass ein Mann dieses Standes jemand beschwindeln werde. Der Zeuge legte den Bestellschein vor, in welchem der Eigentumsvorbehalt enthalten war. Der Angeklagte blieb dabei, dass ihm gesagt worden sei, es handle sich nur um eine Formsache. Der hiesige Vertreter der Firma habe ihm direkt gesagt, am 1. November Geld oder Wagen, das andere sei ihm egal. Die Rechtsanwälte Dr. Alsberg und Dr. Jaffe suchten durch zahlreiche Fragen an den Zeugen darzulegen, dass der Abschluss des Geschäfts wohl auch dadurch erleichtert worden sei, dass erwogen wurde, es sei eine große Reklame für die Firma, wenn ein Graf Metternich einen Wagen der Firma fahre. Wenn ein Graf Metternich den Wagen fahre, so sei dies eine weit größere Reklame für die Firma, als wenn ein beliebiger Schulze oder Müller dies tue. Das sei ein Valeur für die Firma, wodurch sie gewiss veranlasst worden sei, leichter das eventuelle Risiko zu übernehmen. Der Zeuge erwiderte, die Tatsache, dass Graf Metternich den Wagen fahren würde, sei schon bei der Normierung des Preises von Einfluss gewesen. Im Übrigen sei ein solcher Wagen zu kostbar, als dass er zu Reklamezwecken hergegeben würde. Im Wesentlichen sei maßgebend gewesen, dass der Angeklagte aus vornehmer Familie stamme und Neffe des deutschen Botschafters sei. In weiterer lebhafter Auseinandersetzung mit dem Zeugen behauptete der Angeklagte, dass er durchaus in gutem Glauben gehandelt habe und sich in der ganzen Affäre benachteiligt fühlte. Die Verteidiger behaupteten, dass der Zeuge Amtsgerichtsrat Graf von der Schulenburg bei seiner neulichen Aussage bekundet habe, auf eine Anfrage bei der Firma Horch habe er den Bescheid erhalten, dass sich diese gar nicht geschädigt fühle, er selbst fühle sich auch nicht betrogen. Zeuge Holler bestritt dies und überreichte einen Brief, welcher seinerzeit vom Amtsgerichtsrat Graf von der Schulenburg an ihn geschrieben worden sei. Der Gerichtshof beschloss, den Zeugen Amtsgerichtsrat Grafen von der Schulenburg nochmals vorzuladen. Angeklagter. Nachdem nun 11 Fälle der angeblichen Wechselbetrügereien erledigt sind, möchte ich einmal klarlegen, in welcher Weise ich in einzelnen Fällen begaunert worden bin, was ich in den einzelnen Fällen geschrieben und tatsächlich bekommen habe. Man kann daraus den Schluss ziehen, ob ich wirklich, wie behauptet wird, in Saus und Braus gelebt habe oder vielmehr ganz bescheiden aufgetreten bin. Staatsanwaltsrat Porzelt: Es kommt dabei doch auch in Betracht, dass der Angeklagte Prolongationswechsel ausstellen musste. Wenn er sich mit Geisteskranken in solche Geschäfte einlässt, kann er sich nicht über Gaunerei beklagen. Angeklagter: Die Leute sind damals nicht geisteskrank gewesen und wunderbarerweise erst jetzt geisteskrank geworden. Der Vorsitzende gab dem Angeklagten anheim, diese Ausführungen am Schluss der Beweisaufnahme zu machen. Ende von Abschnitt 53.